Kundgabe 3571. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1945. Meine Stimme wird von oben ertönen. Und meine Stimme wird von oben ertönen. Sie wird gewaltig sein. Und die Menschen werden sie vernehmen müssen, auch wenn sie meiner sonst nicht achten. Sie werden den Blick zur Höhe wenden müssen und je nach ihrem Seelenzustand, willig oder unwillig. Denn sie sehen sich einer Macht preisgegeben, der sie nicht mehr entrinnen können. Meine Sprache wird zwar nur bei wenigen das Herz berühren, doch diesen wird geholfen sein, selbst wenn leibliche Hilfe ausbleibt. Doch zumeist wird nur Angst und Sorge um das leibliche Leben vorherrschen. Und meine Stimme genügt nicht, dass sie ihr Folge leisten und zu mir zurückkehren, trotz größter Not und Bedrängnis. Dass meine Stimme denen gilt, die fernstehen von mir, wollen sie nicht erkennen. Und verstockten Herzens werden sie nur versuchen, sich zu retten und doch ohnmächtig sein den Naturgewalten gegenüber. Jeglichen Halt werden sie verlieren, denn der Erdboden wird wanken, die Luft wird erfüllt sein von tosendem Sturm, und ein jeder wird auf sich selbst angewiesen sein, weil keiner dem anderen beistehen kann. Und meine Stimme wird von oben ertönen. Mit Donnerstimme werde ich reden, und alle Elemente der Natur werden meinem Willen gehorchen. Sie werden für mich sprechen und meine Macht bezeugen. Ich trete den Menschen offensichtlich gegenüber und zwinge sie nicht zum Glauben an mich, denn immer noch bleibt es ihnen offen, das Wirken der Naturkräfte gelten zu lassen, mich selbst aber abzuleugnen als das Wesen, das auch die Naturkräfte lenkt, nach seinem Willen. Und so wird auch das letzte Erziehungsmittel vor dem Ende keinen Glaubenszwang bedeuten für die Menschen, obwohl es deutlich genug für mich sprechen müsste und auch erkennbar sein wird für die Menschen, die guten Willens sind, die nicht gänzlich hörig sind meinem Gegner, der sie von mir trennen will, auf ewig. Es wird sich erfüllen, was ich verkündet habe durch meinen Geist. Die Erde wird erbeben und die Elemente der Natur werden unübersehbaren Schaden anrichten und unzählige Menschenleben als Opfer fordern. Doch es ist dies bestimmt seit Ewigkeit, weil auch dieses Ereignis ein Hilfsmittel ist, das ich anwende, um noch Menschen zu gewinnen für mich, weil die Not und Bedrängnis anderer Art nicht genügt, dass sie zu mir zurückfinden. Und ich eine scharfe Zuchtrute schwingen muss über die verhärtete Menschheit. Und das ist gewisslich wahr, dass ich nicht ruhen werde, bis ich alle meine Geschöpfe wieder zurückgewonnen habe. Und so höret meine Liebe nimmer auf, die sie vor dem Untergang erretten will, auch wenn die Liebe nicht erkennbar ist in meinem Wirken. Doch wer meiner Stimme achtet, der wird auch meine Liebe spüren. Und er wird mir dankbar sein, bis in alle Ewigkeit. Amen.